Ja, Burns, schönen guten Tag. Kurze Frage. Heißt es der, die oder das Nutella? Dankeschön. Ja, Burns, schönen guten Tag. Sagen Sie, heißt es der, die oder das Nutella? Okay. Also ist es. Okay, ja, da danke ich Ihnen vielmals. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Tschüss.